Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Das Kriminalhörspiel Professor van Dusen in Marokko enthält Begriffe und Stereotype, die heute als rassistisch erkannt werden. Wir haben uns dennoch entschlossen, diese Produktion aus dem Jahr 1987 zu publizieren, weil wir alle Folgen der historischen RIAS-Reihe Professor van Dusen zugänglich machen wollen. Solche Inhalte spiegeln die Rundfunk- und Zeitgeschichte, nicht aber die gegenwärtige Haltung von Deutschlandfunk Kultur. Professor van Dusen in Marokko. Kriminalhörspiel von Michael Kose. Tanga. Marokko. Und Mysterien. Städte blutiger Intrigen und haarsträubender Abenteuer. Was reden Sie da wieder für einen Unsinn, mein lieber Hedge? Wie selbst Ihnen bekannt sein dürfte, liegt Tanga keinesfalls im Orient, im Osten. Vielmehr im Westen, gen Sonnenuntergang. Im Maghreb. Wie der Araber sagt. Ferner... Aber, Professor, seien Sie doch nicht so kleinlich. Das ist doch nur der Aufmacher. Die Schlagzeile sozusagen, damit die Leute herhören. Ein billiger journalistischer Trick, mein lieber Hedge. Unangemessen und unnötig. Immerhin geht es um ein neues Kapitel der Van Dusen-Chronik. Seit langem erwartet die Menschheit eine präzise, wahrheitsgetreue Schilderung unserer Erlebnisse in Marokko. Lassen Sie das hochtrabende Gefasel. Fangen Sie endlich an. Und zwar mit dem Anfang. Ich weiß, Professor. Also dann, meine Damen und Herren. Es war am 10. März 1905 zur Zeit der sinkenden Sonne, als sich zwei Männer der marokkanischen Hafenstadt Tanger näherten. Sie ritten auf Kamelen und sahen in ihren dunkelblauen Kapuzenmänteln aus wie waschechte Marokkaner. Aber wie so oft im Leben trug auch hier der Schein. Professor! Psst! Darf ich Sie daran erinnern, mein lieber Hedge, dass Sie zumindest offiziell der Sprache nicht mächtig sind? Ach, hier hört mich doch keiner. Sagen Sie mal, Professor... Wie lange muss ich denn noch den stummen Wüstensohn mimen? Nur noch kurze Zeit, mein lieber Hedge. Trösten Sie sich. Bei jenem Dörfchen da vorn dürfte es sich um ein Dahlia handeln. Und von dort sind es kaum mehr als zwei gemächliche Kamelstunden bis Tanga. Oh, Tanga. Vorposten der Zivilisation. Runter vom Kamel, ab ins Hotel. Rein in die nächste Badewanne und dann Whisky, eine gute Zigarre. Bücher, gelehrte Zeitschriften. Und wir zwei beide können endlich wieder wir selbst sein. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, die mit Fug und Recht sogenannte Denkmaschine, und Hutchinson Hedge, der mehr oder weniger furchtlose und, wenn es sein muss, auch rasende Reporter. Schluss. Arabischen Maskerade, weg mit diesen lächerlichen Wüstenklamotten. Warum sehen Sie mich denn so an, Professor? Ich denke darüber nach, mein lieber Hedge, wem wir diese, wie sagten Sie doch, lächerliche Maskerade verdanken. Jetzt ging das schon wieder los. Klar, es war meine Schuld. Aber musste der Professor dauernd darauf herumharfen? Vermutlich kennen Sie die näheren Umstände, wie ich in die Fremdenlegion geriet und mich in einem Wüstenfort wiederfand, mitten unter blutdürstigen Beduinen und wie ich buchstäblich in letzter Sekunde durch Van Dusen und seinem fliegenden Teppich gerettet wurde. Deshalb zogen wir jetzt inkognito durch die Landschaft. Der Professor als frommer Wanderprediger oder Marabout, wie man hierzulande sagte, und ich als sein stummer Diener von wegen der mir unbekannten Landessprache. Wochenlang nur Sand und Staub, glühende Hitze, wenig zu essen und nichts zu trinken, außer ranzigem Wasser. Eine Tortur. Von welcher Sie in Bälde erlöst sein werden, mein lieber Hedge. Halten Sie noch 2 Stunden durch. Nur wenn ich auf der Stelle was zu spachteln kriege. Das Haus da vorn, das sieht doch aus wie eine Kneipe. Fundak ist die landesübliche Bezeichnung. Auch das, Professor, von mir aus. Und erzählen Sie mir bloß nicht, dass es da keinen Whisky gibt. Das weiß ich selber. In meinem Zustand kann ich mich sogar für Pfefferminztee begeistern. Nun gut, mein lieber Hedge, wenn Sie darauf bestehen. Halt! So fing es an. Ganz harmlos. Weil ich unbedingt im Fundak von Ayn Dalia einkehren wollte, rutschten wir, noch nicht ganz aus unserem vorigen Abenteuer raus, sofort in ein neues. Und was für eins. Kleine Ursache, große Wirkung. Oder Kismet, wie der Muselmann sagt, wenn er nicht gerade stumm ist. Friede sei mit dir, o frommer Marabout. Auch mit dir sei Friede, o Wirt. Mein Haus ist dein Haus. Geruhe dich auf meinem besten Teppich niederzulassen, wie es einem heiligen Abgesandten Allahs gebührt. Wünschest du eine Mahlzeit anzunehmen? Hammelbraten mit Rosinen ist heute sehr zu empfehlen. Oder mein unvergleichlicher Couscous. Nur ein bescheidener Imbiss, o Wirt. Tee, ein Fladen, Brot, Käse. Bring auch etwas für meinen Sklaven. Allah hat ihm Sprache und Verstand genommen und ihm dafür immerwährenden Hunger verliehen. Vielleicht solltest du ihn häufiger prügeln, o Marabout. Dies, o Wirt, scheint mir eine recht interessante Idee zu sein, indessen... Wirt! Wo bleibt der Rotwein? Sogleich, Sidi. Ersticken sollst du daran, ungläubiger Hund. 2 ungläubige Hunde, sprich Europäer, saßen hinten im Gastraum, nicht weit von uns entfernt. Sie kriegten ihren Rotwein, die Glücklichen. Und dann unterhielten sie sich in fließendem Französisch, woraus ich messerscharf schloss, dass sie Franzosen waren. Wenn man jahrelang der Assistent des größten Kriminologen aller Zeiten gewesen ist, fällt einem sowas nicht schwer. 2 plus 2. Sie wissen ja. Sie haben es, Schlumpf? Oui, mon Kapitän. In meiner Brusttasche. Und es ist wirklich das authentische Testament? Absolut, mon Kapitän. Unterschrift, Siegel, alles echt. Jetzt haben wir den Sultan in der Hand. Vive la France! Nicht so eilig, Schlumpf. Erst einmal müssen wir das gute Stück in Sicherheit bringen. Nach Tanger und dann nach Frankreich. Und das dürfte seine Schwierigkeiten haben. Wie meinen Sie das, mon Kapitän? Ich bin Ihnen entgegengeritten, um Sie zu warnen. Offenbar weiß der Sultan, dass Sie ihm das Dokument gestohlen haben. Vraiment? Non, non, chien! Und er kann sich natürlich denken, wer dahinter steckt. Sie! Das durch Sie im Büro, so ist es. Er weiß, dass wir interessiert daran sind, ihn zu erpressen. Einfluss auf ihn zu gewinnen, wollte ich sagen. Und weil er das Dokument unbedingt zurückbekommen will, hat der Sultan Fes verlassen mit ein paar tausend Kriegern und ist jetzt unterwegs nach Tanger, wo die ausländischen Gesandtschaften sitzen. Worauf warten wir denn noch, mon Kapitän? Sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich nach Tanger kommen und auf ein Schiff. Setzen Sie sich wieder hin, Schlumpf. Überstürzung bringt uns nicht weiter. Vor seinem Aufbruch hat der Sultan nach Tanger telegrafieren lassen. Alle Tore werden bewacht. Jeder, der die Stadt betritt, ganz besonders jeder Ausländer, wird gründlich durchsucht. Mon Dieu, je suis perdu. Sie haben mir den Auftrag gegeben, mon Kapitän. Sie müssen mir helfen. Nicht so laut, Schlumpf, wenn jemand Sie gehört hat. Wer denn, mon Kapitän? Der Wirt ist in der Küche und die beiden Eingeborenen, da verstehen sicher kein Französisch. Meinen Sie, Schlumpf, ich weiß nicht. Der alte Marabout macht einen ganz intelligenten Eindruck. Ich würde mich selbst überzeugen. Hey, du! Ja, dich meine ich, Alter. Verstehst du mich? Sprichst du zu mir, o Vater der schlechten Manieren? Auch wenn du die Stimme erhebst wie ein brünstiges Kamel, der Sinn deiner Worte bleibt mir verborgen. Und damit waren wir mitten in einer kleinen babylonischen Sprachverwirrung. Die beiden Franzosen, anscheinend Mitglieder des Deuxième Bureau, des Geheimdienstes, hatten, wie gesagt, ihre Unterhaltung in Französisch geführt. Und in der gleichen Sprache redete der eine, ein Kapitän oder Hauptmann, den verkleideten Professor an. Dieser antwortete Arabisch, worauf der Hauptmann seinerseits auf Arabisch umstieg. Allerdings war er der edlen Sprache des Propheten nur recht unvollkommen mächtig. Miteinander redeten die zwei Franzosen natürlich weiter Französisch. Alles klar? Also du nicht verstehen meine Sprache, alter Mann. Und der da? Mein Sklave, sie. Allah hat ihn geschlagen, er ist ein wenig taub. Ziemlich stumm und ganz und gar schwachsinnig. So, du reisen Tanger, Alter? Mhm. Tanger, Tanja, du verstehst? Gewiss, sie. Es verlangt mich Allah, in den Moscheen der berühmten Stadt Tanger zu verehren. Dann geh in Frieden, Alter. Was ich auch von dir hoffe, sie. Schlumpf, Herr Kapitän, raus mit Ihnen, machen Sie unsere Goldreise fertig. Ja, aber das Dokument, wie kommen wir damit durch die Wachen nach Tanger? Überlassen Sie das mir, Schlumpf. Ich habe eine Idee. Weg waren sie, die beiden. Ein merkwürdiges Gespräch, finden Sie nicht? Aber weil Van Dusen sich anscheinend keine Gedanken darüber machte, tat sein Assistent das schon gar nicht. Wir verputzten unser Käsebrot mit Pfefferminztee und machten uns dann auch auf den Weg. Zwei Stunden später, die Sonne ging gerade unter, erreichten wir die Tore von Tanger. Schwer bewaffnete marokkanische Krieger hielten jeden an, der in die Stadt wollte. Nur uns nicht. Uns winkten sie nach einem kurzen Blick durch. Kein frommer Musemann wäre auf den Gedanken gekommen, Hand an einen Marabout und seinen Diener zu legen. Vor dem Portal des Grand Hotel Brüssel im Europäerviertel stiegen wir von den Kamelen und warfen die Zügel dem verdutzten Portier zu. Bringen Sie die Tiere in den Stall, guter Mann. Was soll das? Wir wünschen eine Suite. Mit zwei Badezimmern. So was habe ich noch nicht erlebt. Da kommen zwei dreckige Eingeborene auf stinkenden Kamelen und wollen im Grand Hotel Brüssel ansteigen. Bitte machen Sie schon. Schert euch weg! In die Altstadt für euresgleichen. Sie wissen nicht, wen Sie vor sich haben, guter Mann. Ich bin Professor Van Dusen. Der große Wissenschaftler und Amateurkriminologe. Mein Name ist übrigens Hatch. Hutchinson Hatch. Na und? Ich erwähne das nur der Vollständigkeit halber. Beeilen Sie sich, guter Mann. Die beste Suite, die Ihr Haus aufzuweisen hat. Und besorgen Sie auch gleich eine Flasche Whisky. Schottischen. Stellen Sie den Champagner ins Eis und lassen Sie schon mal Wasser in die Wanne laufen. Das gibt's doch nicht. Ich lag im heißen Badewasser, Whisky und eine Zigarre in Reichweite und döste vor mich hin, als ich durch heftiges Klopfen an der Badezimmertür aufgestört wurde. Es war Professor Van Dusen. Ganz gegen seine Gewohnheit hatte er das Abladen der Kamele und den Transport des Gepäcks in die Suite höchstpersönlich überwacht. Und beim Auspacken seiner Satteltasche hatte er was gefunden. Ein hochinteressantes Objekt, mein lieber Hatch, welches ich, dessen bin ich sicher, heute Morgen noch nicht in der Satteltasche befand. Machen Sie es nicht so spannend, Professor. Was ist das denn? Ein Dokument, mein lieber Hatch. Ein in arabischer Sprache abgefasstes Dokument von höchster politischer Brisanz. Dokument? Moment mal, Professor. Diese beiden Franzosen vorhin im Fundak haben es mir bei ihrem hastigen Aufbruch ohne Zweifel in die Satteltasche praktiziert, weil sie zu Recht davon ausgingen, dass ein Marabout von den Wachen nicht behelligt werden würde. Ich gratuliere, mein lieber Hedge. Ihre Beobachtungsgabel ist heute wenig zu wünschen übrig. Ausnahmsweise. Ich habe noch was beobachtet, Professor. Ich meine, noch wen? Diesen Schlumpf, oder wie er heißt. Als wir durch Stadttor ritten, stand er seitlich an der Mauer, ein bisschen verdeckt. Und eben am Hotel war er ein Stück hinter uns. Um festzustellen, wohin der, wie er annahm, nichtsahnende Briefträger das Dokument transportieren würde, auf das er es baldmöglichst wieder an sich bringen könne. Der wird nicht schlecht gestaunt haben, als der Marabout und sein stummer Sklave im Peakfine Hotel Bristol abgestiegen sind. Was ist denn das für ein Dokument, Professor? Verlassen Sie die Wanne, mein lieber Hedge. Nehmen Sie es selbst in Augenschein. Muss das sein, Professor? Zögern Sie nicht, mein lieber Hedge. Das Abenteuer ruft. Auf dem Ohr bin ich bekanntlich ein bisschen schwerhörig. Aber was sollte ich machen? Ich entstieg dem Bade wie einstmals Venus, nur nicht so schön, zog mir was an, endlich wieder Hose und Jackett nach 2 Wochen Burnus, gesellte mich im Salon zum Professor und nahm besagtes Dokument in Augenschein. Ein viereckiges Stück Pergament, circa 20x30 cm, vollgeschrieben mit dekorativer arabischer Schrift. In der unteren linken Ecke ein großes grünes Siegel. Das persönliche Siegel seiner scherifischen Majestät, Sultan Moulay Hassan von Marokko. Moulay Hassan? Ich dachte, der Sultan von Marokko heißt Moulay Abdul Aziz oder so ähnlich. So ist es, mein lieber Hedge. Moulay Hassan war sein vor 11 Jahren verstorbener Vorgänger. Das Schriftstück ist also vom verflossenen Sultan gesiegelt worden? Gesiegelt und eigenhändig unterschrieben. Ein ohne Frage authentisches, rechtsgültiges Testament. Testament? Das sagte ich. Es handelt sich hier in der Tat um das Testament des, wie Sie formulierten, verflossenen Sultans von Marokko. Datiert auf den, nach dem europäischen Kalender umgerechnet, 28. Mai 1894. Das heißt, es wurde nur wenige Tage vor dem Ableben des Herrschers ausgefertigt. Und was steht drin, Professor? Kurz gesagt folgendes, mein lieber Hedge. Sultan Moulay Hassan bestimmt zu seinem Nachfolger seinen älteren Sohn Moulay Mohammed und widerruft seine zu einem früheren Zeitpunkt getroffene und öffentlich verkündete Entscheidung zugunsten des jüngeren Sohnes Moulay Abdulaziz. Dieser nämlich sei, wie der Sultan erfahren haben will, nicht sein Sohn, sondern der eines sudanesischen Küchensklaven. Na, sowas soll in den besten Familien vorkommen. Sie wissen ja, Professor, wo die Liebe hinstellt. Statt törichte Sprüche abzusondern, mein lieber Hedge, täten Sie besser daran, sich die politischen Implikationen der Angelegenheit zu vergegenwärtigen. Erführen nämlich die marokkanische Öffentlichkeit von diesem bislang unbekannten, da unterdrückten Dokument. Dann wäre hier was los, Professor. Revolution, Mord und Totschlag. Der jetzige Sultan würde gefeuert. Und sein Bruder Moulay Mohammed, welcher zurzeit zurückgezogen in Meknes lebt, käme auf den marokkanischen Thron. Kein Wunder, dass Sultan Moulay Abdul Aziz so scharf darauf ist, das gute Stück wiederzukriegen. Er hätte es gleich vernichten sollen. Oder wenigstens besser darauf aufpassen. Vermutlich bewahrte er das gefährliche Schriftstück an einem Ort auf, welcher ihm völlig sicher erschien. Aber da hat er nicht mit dem französischen Geheimdienst gerechnet. Offensichtlich hat das Deuxième Büro von der Existenz des Testaments erfahren und beschlossen, es sich anzueignen. Auch das war kein Wunder. Schließlich war Marokko gerade um diese Zeit so eine Art Brennpunkt der Weltpolitik. Alle möglichen europäischen Mächte wollten sich das wirtschaftlich interessante Land im Nordwesten von Afrika unter den Nagel reißen. Die Franzosen, die schon nebenan in Algerien saßen, die Spanier, Nachbarn auf der anderen Seite der Straße von Gibraltar, die Engländer, weil die grundsätzlich alles mitnehmen, was sie kriegen können, und die Deutschen, die das Gefühl hatten, beim großen Ausverkauf der Kolonien bisher zu kurz gekommen zu sein. Und diejenige Macht, welche sich in den Besitz dieses Dokuments zu setzen versteht, mein lieber Hedge, wird das Rennen um das Sultanat Marokko gewinnen. Deshalb sind die Franzosen so hinterher, vom Sultan ganz zu schweigen. Und wenn die Agenten der anderen Mächte davon erfahren, wissen Sie, was das heißt, Professor? Wer hinter dem Testament des seligen Sultans her ist, der ist auch hinter Professor Van Dusen und Hutchinson Hedge her. Wir müssen was unternehmen. Und was, mein lieber Hedge, schlagen Sie vor? Ja, das Ding wegschmeißen, verbrennen, den Franzosen zurückgeben oder von mir aus auch dem Sultan. Völlig unmöglich, mein lieber Hedge. Denn ganz abgesehen von moralischen Einwänden, das Ding, wie Sie es nennen, gehört rechtmäßig weder Sultan Moulay Abdulaziz noch den Franzosen. Ja. Abgesehen davon erscheinen die von Ihnen aufgeführten Maßnahmen auch vom praktischen Standpunkt aus als wenig hilfreich. Wird man es nicht, auch wenn wir das Testament vernichten oder uns seiner auf andere Art entledigen, für opportun, ja für geboten erachten, uns als unliebsame Mitwisser eines brisanten Staatsgeheimnisses für immer zum Schweigen zu bringen? Oh. Dann gibt's nur eins, Professor. Wir schaffen das Testament raus aus Marokko. Und wenn uns wer an den Kragen will, der Sultan oder die Franzosen, dann sagen wir einfach, sobald uns was passiert, wird die ganze Geschichte veröffentlicht. Dafür haben wir gesorgt. Wie finden Sie das, Professor? Nicht schlecht, mein lieber Hedge. Auf welche Weise wollen Sie das Dokument außer Landes schaffen? Tja, das war die Frage. Denn was mussten wir hören, als wir uns am Empfang nach dem nächsten Schiff in Richtung Gibraltar erkundigten? Seit Sonnenuntergang war Tanger von der Außenwelt abgeschnitten. Truppen des Sultans hatten einen Ring um die Mauern gezogen, waren am Hafen aufmarschiert und hielten jeden auf, der die Stadt verlassen wollte. Auch das Postamt war besetzt. Überall herrschte Aufregung, Gerüchte schwirrten herum, aber niemand wusste was Genaues. Außer uns beiden natürlich. Wie es scheint, mein lieber Hedge, sind wir gefangen. Ja, scheint so. Tja, wenn die Flugmaschine des wackeren Monsieur Bleriot, welche uns in der Sahara so gute Dienste leistete, uns auch hier zur Verfügung stünde, dann... Flugmaschine. Holen Sie Ihren Hut, Hedge. Wir gehen aus. Was? Wohin denn? Ist Ihnen entfallen, mein lieber Hedge, dass wir uns bereits beim Antritt unserer nordafrikanischen Reise vornahmen, eine ganz bestimmte Adresse in Tanger aufzusuchen? Richtig. Über all dem Trubel der letzten Zeit hatte ich das ganz vergessen. Richard Blaine, genannt Rick. Vor Jahren hatten wir uns drüben in den Staaten kennengelernt. Bei einem Kriminalfall natürlich. Er war Zauberkünstler gewesen, muss ich sagen, denn nach einer erfolgreichen Varieté-Karriere mit seinem Partner Victor Laszlo hatte er sich ins Privatleben zurückgezogen und zauberte nur noch für den Hausgebrauch. Jetzt betrieb er in Tanger ein Lokal und wir hatten versprochen, ihn zu besuchen. Es war nicht weit, durch ein paar Gassen um ein paar Ecken, und da lag es direkt am Soko Chico, dem kleinen Marktplatz, der gar nicht so klein war. Rick's Café Américain. Der Laden war voll, soweit man das bei der schummrigen Beleuchtung und durch den Qualm der Wasserpfeifen erkennen konnte. Auf einer kleinen Bühne vollführte eine ansehnliche junge Dame in spärlichster Bekleidung gymnastische Übungen. Der gute alte Rick freute sich mächtig über unseren Besuch. Er setzte sich zu uns und wir redeten von alten Zeiten. Ich sehe Ihnen in die Augen, Professor. Wissen Sie noch? Damals? Im Madison Square Garden? Wie ich Ihnen einen Golddollar aus der Nase gezogen habe und 7 Tauben aus dem Zylinder. Ja. Wie die Zeit vergeht. Ja. Und Ihnen, Mr. Hedge, Ihnen habe ich heimlich die Hosenträger abgekauft. Ja. Und wie Sie dann in der Pause aufgestanden sind. Ja. Und wie geht es Ihrem Ex-Partner Laszlo? Danke der Nachfrage, Mr. Hedge. Victor hat immer noch seine altenglische Teestube drüben in Gibraltar. Wir stehen in ständiger Verbindung. Na, Professor? Was sagen Sie? Wie gefällt Ihnen mein Laden? Interessant. Exotisch. Ein wenig ungewöhnlich. Das heißeste Pflaster in Tanger. Sehen Sie sich nur mal um. Überall Mädchenhändler, Agenten und Spione. Was Sie nicht sagen, mein lieber Blaine. Der Typ am Nebentisch arbeitet für die Franzosen. Der daneben ist ein deutscher Agent. Der Kleine mit der Brille. Das ist Mr. Harris. Mr. Harris? Korrespondent der Times und Mitglied des Secret Service. Ei. Und meine Schönheitstänzerin. Madame Esme. Hat eine Liaison mit Kapitän Krabbo vom Dösienbüro. Groß, schlank, Hakennase, schwarzer Knebelbart. Sie kennen Kapitän Krabbo, Professor? Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen. Ich sehe ihn nicht. Und diesen Elsässer Schlumpf, seine rechte Hand, auch nicht. Merkwürdig. Sonst sind sie alle hier. Irgendwas ist los in Tana. Sie haben ja sicher von den Absperrungsmaßnahmen gehört. Mhm. Der Sultan soll im Anmarsch sein. Wahrscheinlich ist er schon in der Stadt. Und wie aus gut unterrichteter Quelle verlautet, wird uns in 2 Wochen der deutsche Kaiser beehren. Professor, Mr. Hedge, es liegt was in der Luft. Eben darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, mein lieber Blaine. Herr Hedge? Professor? Sagten Sie nicht, Sie seien müde und wollten ins Hotel zurückkehren? Aber woher denn, Professor? Ich auch. Nun gehen Sie schon, mein lieber Hedge, und geben Sie gut Acht auf das wichtige Dokument in Ihrer Tasche. Aber das haben Sie doch. Aua. Sie haben mich schon wieder getreten, Professor. Und ich werde Sie noch einmal treten, Hedge, wenn Sie nicht reagieren. Ab ins Hotel und seien Sie unterwegs. Schön vorsichtig. Ein guter Rat. Wenn ich nur gewusst hätte, wie ich das machen sollte. Als ich vom Soko Chico in die Gasse einbog, die zum Hotel Bristol führte, hörte ich Schritte hinter mir. Ich ging schneller. Die Schritte wurden auch schneller. Kein Zweifel, ich wurde verfolgt. Jetzt auch Schritte in der rechten Nebenstraße. Und vor mir. Ich bog links ab, fing an zu rennen, sah mich um. Hinter mir bewegten sich finstere Gestalten, kam näher. Plötzlich blieb ich stehen, nicht freiwillig. Ich musste. Vor mir ragte eine hohe Mauer auf. Ich war in eine Sackgasse geraten. Näher, immer näher kamen die Verfolger. Was jetzt? Da. Bewegung unter meiner tastenden Hand. Eine Tür in der Mauer. Eine Tür, die sich öffnete. Ich schob mich leise durch den Spalt, machte die Tür hinter mir zu, drehte mich um und stand wie vom Donner gerührt. Eine elektrische Lampe strahlte mir ins Gesicht. Und neben mir stand eine wohlbekannte Gestalt. Groß, schlank, Hakennase, schwarzer Knebelbart und ein höhnisches Grinsen um den Mund. Bienvenue, Monsieur Hedge. Sie werden erwartet. Dann hinter mir eine Bewegung, ein jäher, scharfer Schmerz, etwa da, wo ich meinen Scheitel trage, und ich war plötzlich nicht mehr da. Ich kam wieder zu mir, langsam und zögernd. Mein Kopf tat weh, meine Knöchel, meine Handgelenke und mein Rücken auch. Ich war gefesselt und lag auf einer harten Pritsche in einem kleinen Raum, der kahl war, aber nicht leer. Allez, Monsieur Hedge, wachen Sie auf! Soll ich es mal versuchen, mon Kapitän? Spielen Sie uns nicht den stummen Sklaven vor, Monsieur Hedge. Wir wissen, wer Sie sind. Schlumpf hat Sie bis zum Hotel Bristol verfolgt. Wo bin ich? Im Stützpunkt des Dösienbüro. Sie wissen, was wir suchen, Monsieur Hedge. Ein gewisses Dokument, das Sie unter Vortäuschung falscher Tatsachen an sich gebracht haben. Wo ist es? Dokument? Ich habe kein Dokument. Das ist uns bekannt. Schlumpf hat sie gründlich durchsucht. Ich wiederhole meine Frage, Monsieur Hedge. Wo ist das Dokument? Ich weiß es nicht. So, Sie wissen es nicht. Aber es wird Ihnen wieder einfallen, Monsieur Hedge. Davon bin ich überzeugt. Wir werden Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Darin sind wir Experten, nicht wahr, Schlumpf? Oui, oui, mon Kapitän. Soll ich die Peitsche holen? Und mein Rasiermesser? Geduld, Schlumpf. Geben wir Monsieur Hedge noch ein wenig Bedenkzeit. Sagen wir eine halbe Stunde. Wenn er dann noch immer nicht vernünftig ist, dürfen Sie ihn ein bisschen bearbeiten. Oh, je veux bien, mon capitaine. Au revoir, Monsieur Hedge. In einer halben Stunde. Na, wunderbar. Verfolgt, auf den Kopf gehauen, gefesselt, verhört, demnächst gefoltert. Und warum das alles? Weil Professor Van Dusen einen Plan hatte. Was für einen, wusste ich nicht. Und ehrlich gesagt, interessiert das mich auch nicht besonders. Ich hatte ganz andere Sorgen, wie Sie sich denken können. Und wie ich so dalag und mich sorgte, drang plötzlich ein leises Geräusch an mein Ohr. Ein Schlüssel drehte sich im Schloss. Die Tür ging auf und herein schlich den Zeigefinger auf den Lippen eine mir nicht unbekannte Person. Allerdings hatte sie, als ich sie vorhin gesehen und bewundert hatte, erheblich weniger an. Madame Esme, die Schönheitstänzerin aus Ricks Café. Sie band mich los und half mir auf die Beine. Stehen Sie auf. Können Sie gehen? So, so, lala. Dann kommen Sie, leise. Wohin denn? Stellen Sie keine Fragen, folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Sicherheit. Ich hatte die Wahl. Ich konnte einer schönen Frau nachlaufen oder auf Monsieur Schlumpf mit dem Rasiermesser warten. Dreimal dürfen Sie raten, wofür ich mich entschieden habe. Ich folgte ihr durch die Tür, über den Gang, durch eine zweite Tür. Dann waren wir draußen. Um uns schwarze Nacht. Nur ein paar Sterne gaben Licht. Sowas wie Straßenlaternen gab es nicht in Tanger. Weiter durch eine schmale Gasse, um eine Ecke. Und was dann passierte, kam mir ungeheuer bekannt vor. Bewegung hinter mir, Schmerz am Hinterkopf und so weiter. Allmählich wurde es langweilig. Ich wachte auf, war gefesselt, lag auf Pritsche, alles wie gehabt. Madame Esme war da und neben ihr stand endlich mal was anderes. Ein mir völlig unbekannter Mensch. Massive Figur, Stirnacken, rotes Gesicht, Glatze, Monokel. Wer war das? Statten! Dr. Maximilian Grunzbach von der Geheimpolizei seiner kaiserlichen Majestät. Sie haben mich den Deutschen verkauft, Madame Esme. Das finde ich aber gar nicht nett von Ihnen, wo Sie doch mit Kapitän Crapaud liiert sind. Madame arbeitet auch für uns, Herr Hedge. Doppelagentin. Äußerst tüchtige Kraft. Werde zu Hause zu rühmen wissen. Oh, vielen Dank, Herr Doktor. Zu Ihnen, Herr Hedge. Bin durch Madame voll im Bilde. Wo ist das Testament? Wo ist das Testament, Herr Hedge? Und wenn Sie noch so laut grunzen, Dr. Schreiber, ich meine schreien, Dr. Grunzbach, ich sage nichts. Ich habe nämlich die Nase voll. Ich spiele nicht mehr mit. Bitte sehr, Herr Hedge. Werde also andere Seiten aufziehen. Ja, ich weiß schon. Messer und Peitsche. Nicht doch, nicht doch, Herr Hedge. Sowas hat Volk der Dichter und Denker nicht nötig. Wir haben andere Methoden. Forschung, Herr Hedge. Wissenschaft. Madame? Herr Doktor? Kitte. Bitte? Handschuhe. Spritze. Bitte sehr. Ampulle. Bitte. So, Herr Hedge. Nicht wackeln. Au! Wissen Sie, was ich Ihnen injiziere, Herr Hedge? Scopolamin. Davon gehört? Ich hatte die geheimnisvolle Droge Scopolamin. Das berüchtigte Wahrheitsserum. Sie gestatten, dass ich mich kurz einmische, mein lieber Hedge. Ich kann nicht zulassen, dass Sie unserem Publikum sensationelle Halbwahrheiten auftischen. Scopolamin ist kein Serum und auch keineswegs geheimnisvoll. Es handelt sich um ein Alkaloid, welches aus dem Samen des Bilsenkrautes, Hyoscyamus niger, gewonnen wird. Da es einem Menschen injiziert, die Eigenschaft besitzt, alle Sinne mit Ausnahme des Hörens abzustumpfen, sowie den Willen zu schwächen, wird es gelegentlich von skrupellosen Personen in Verhören verwandt, um die Widerstandskraft der Befragten zu reduzieren und sie so zu veranlassen, wider ihre Absicht wahrheitsgemäß zu antworten. Fahren Sie fort, Hedge. Ich möchte wissen, was der Professor getan hätte, wenn man ihn mit Scopolamin vollgespritzt hätte. Ich fing an zu reden. Ich konnte nicht anders. Wo befindet sich das Testament des Sultans, Herr Hedge? Sagen Sie es dem guten Dr. Grunzbach. Professor... Professor Van Dusen... Doktor und so weiter. Weiß alles besser. Immer und überall. Aha. Ihr Freund Professor Van Dusen ist also im Besitz des Testaments. Trägt das bei sich? Gehrock. Brusttasche. Steckt alle in die Tasche. Herr Professor, 2 plus 2 ist was? Vergessen. Fragen Sie Van Dusen, der weiß das, weiß alles. Danke, Herr Hedge. Alles klar. Weiß Bescheid. Testament bei Professor Van Dusen, Brusttasche Gehrock. Professor dürfte inzwischen wieder im Hotel sein. Madame, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Zu Befehl, Herr Doktor. Damit verließen Sie mich. Und weil mir nichts Besseres einfiel, schlief ich ein. Vermutlich interessiert es Sie, meine Damen und Herren, was in der Zwischenzeit mit Van Dusen geschehen ist. Er hat es mir erzählt, teilweise wenigstens, und ich gebe es an Sie weiter. Während diverse Agenten mit mir Ping-Pong spielten, erreichte der Professor nach einer kurzen, aber wichtigen Unterredung mit Rick Blaine das Hotel ohne Zwischenfälle. Die fing erst an, als er sein Schlafzimmer betrat. Denn da war schon jemand, Madame Esme, in einem verführerischen Negligé und ganz bezaubernd verwirrt. Oh, ich fürchte, ich habe mich im Zimmer geirrt. So scheint es, gnädige Frau. Ich hatte einen so entsetzlichen Albtraum. Und da muss ich wohl umhergeirrt sein. Wie peinlich. Ich werde Sie zurückbegleiten, gnädige Frau. Welche Zimmernummer haben Sie? Oh, bitte, bitte. Lassen Sie mich doch noch bleiben. Nur einen Augenblick. Hier bei Ihnen fühle ich mich so geborgen. Wissen Sie, ich schwärme ein bisschen für intelligente Herren im gesetzten Alter. Aber gnädige Frau... Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir. Machen Sie es sich bequem. Ich wollen Sie nicht den lästigen Gehrock ausziehen? Gnädige Frau, ich muss doch... Warten Sie, ich helfe Ihnen. Nicht doch, gnädige Frau, ich... Wie niedlich er ziert sich. Aber gnädige Frau... Ja, und, Professor? Was meinen Sie, mein lieber Hedge? Jetzt wird es doch erst richtig spannend. Warum erzählen Sie nicht weiter? Präzise und mit allen Einzelheiten. Mein lieber Hedge, das ist ganz und gar unnötig. Also, Professor, so geht das nicht. Ich bin Ihr Chronist. Ich muss alles wissen. Sie müssen lediglich das wissen, was für den Fortgang Ihres Berichts von Bedeutung ist. Und was von Bedeutung ist, entscheide ich. Immerhin bin ich der Held der Ihnen anvertrauten Chronik. Bitte schreiben Sie, Madame Esme durchsuchte die Taschen meines Gehrocks. Vergebens. Sodann richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf meine weiteren Kleidungsstücke. Und als sie auch dort nicht fündig wurde, versuchte sie durch mehr oder minder geschickte Fragen und durch gewisse Liebenswürdigkeiten herauszufinden, wo das Testament sich befand. Soweit in kurzen Worten, was ich in jener Nacht zwischen meiner Person und Madame Esme zutrug. Das war alles, Professor? Mehr wollen Sie uns nicht erzählen? Nein, mein lieber Hedge, ich will nicht. Ja, dann müssen wir uns wohl wieder mit mir beschäftigen. Auf. Steif, sauer, mit Kopfschmerzen und einem unschönen Geschmack im Mund. Durchs Fenster fiel das bleiche Licht der Morgendämmerung. Die Tür tat sich auf und herein kamen Madame Esme und ein schlecht gelaunter Dr. Grunzbach. Und er hat das Testament wirklich nicht bei sich gehabt, dieser Professor Van Dusen? Ich meine, Tatsache? Wenn ich es Ihnen doch sage, Herr Doktor. Ich habe erst sein Zimmer durchsucht und dann ihn selbst. Nichts. Naja, womöglich haben Sie es übersehen. Aber Herr Doktor, ich bin voll ausgebildete Agentin mit besten Referenzen. Könnte er das Dokument in Ricks Kaffee gelassen haben? Unmöglich, Herr Doktor. Emil saß am Nebentisch und Emil hatte ihn die ganze Zeit im Auge. Also dann bleibt nur eins. Herr Hedge hat uns beschwindelt. Anscheinend Skopolamin, resistent der Kerl. Naja. Wird ihm nichts nützen. Müssen wir eben auf antiquierte Methoden zurückgreifen. Madame? Herr Doktor? Feuer. Bitte sehr, Herr Doktor. Raucher, Herr Hedge? Verstehen Sie was von Zigarren? So einiges. Ja, schnuppern Sie mal. Erstklassige Havanna. Wollen Sie auch eine? Ja. Ja, bitte. Kriegen Sie aber nicht, Herr Hedge. Nicht ohne weiteres. Eine Hand wäscht die andere. Erst auspacken. Wo ist das Testament? Na? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Sturer Bock, was? Also pass mal auf, Herr Hedge. Wenn Sie mir nicht sagen, wo das Testament ist, jetzt sofort auf der Stelle, dann brenne ich Ihnen mit meiner edlen Havanna ein hochkünstlerisches Muster auf die Backe. Mein voller Ernst. Aber wenn ich es doch nicht weiß... Wo ist es, Herr Hedge? Wo ist das Testament von Sultan Mulay Hassan? In Sicherheit, verehrtester. Nanu, wer sind Sie denn? Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen. Und mit wem habe ich, dann sagen wir, die Ehre? Dr. Grunzbach, deutsche Geheimpolizei. So, Dr. Med? Nein, Herr Professor, Dr. Viel. Naja, muss ja auch sein. Was übrigens Ihre Arbeitsweise betrifft, werde ich mir erlauben, Beschwerde einzulegen bei Ihrem obersten Kriegs- und Dienstherrn, welchen recht gut zu kennen ich mir schmeicheln darf. Lassen Sie den armen Hedge in Ruhe, Herr Doktor. Wenn Sie etwas wünschen, wenden Sie sich an mich. Na, wie kommen Sie überhaupt hierher, Herr Professor? Sehr einfach, Herr Doktor. Ich folgte Madame Esme. Und hier bin ich nun. So sieht es also beim deutschen Geheimdienst in Tanga aus. So, so. Interessant. Und es wird sehr bald noch viel interessanter werden. Was wollen Sie damit sagen, Herr Professor? Auch ich bin beschattet worden, so drückt man sich ja wohl in Ihren Kreisen aus. Die Herrschaften müssten jeden Augenblick hier sein. Nun, für diesen Fall habe ich gewisse Vorkehrungen getroffen. Hände hoch! Oh. C'est magnifique. Da hätten wir sie ja alle beisammen. Den Herrn Kollegen von den Bosch. Esme, die falsche Schlange. Le Professeur Van Dusen und Monsieur Hedge. Behalten Sie sie im Auge, Schlumpf. So, nun werden wir endlich erfahren, wo sich jenes heiß begehrte Schriftstück befindet. Und dann... Bitte noch einige Sekunden Geduld, Kapitän Crapaud. Unsere Gesellschaft ist noch nicht vollzählig. Wie spät ist es? 7:30. Aber ich verstehe nicht. Du calme, mon Kapitän. Was war das? Eine Leuchtrakete. Ich habe sie aus dem Fenster geschossen. Mit dieser Signalpistole. Normalerweise befindet sie sich in meinem sogenannten Miniaturlaboratorium. In einem kleinen schwarzen Koffer, welcher mich überall hin zu begleiten pflegt. Ich habe sie zu mir gesteckt, als ich die Spur von Madame aufnahm. Und warum haben Sie die Rakete abgefeuert, Herr Professor? Gewissermaßen als Wegweiser, Herr Doktor. Wegweiser? Für wen? Da sind Sie schon. Die Krieger des Sultans. Wenn ich recht sehe, angeführt von seiner Majestät persönlich. Haus umstellen und durchsuchen! Hierher! Alle festnehmen! Immer rein in die gute Stube. In diesem Haus ging es zu wie auf dem New Yorker Zentralbahnhof. Erst der Professor, dann die Franzosen und jetzt der Sultan von Marokko mit militärischem Gefolge. Mulay Abdul Aziz war ein junger Mann, Mitte 20, ein bisschen verfettet. Das bringt das Sultansleben wohl mit sich. Er sah uns an und als sein Blick auf den unseligen Schlumpf fiel, lief er rot an vor Wut. Dich kenne ich. Du warst es. Du hast es gestohlen. Noch heute wird dein Kopf am Stadttor von Tanger hängen. Mon Dieu. Und was die übrigen betrifft, ich mag keine Spione, wenn sie nicht für mich arbeiten. Ihr werdet verschwinden. Majestät wollen uns ausweisen lassen? So könnte man es nennen. Die nächste Karawane in Richtung Timbuktu wird euch mitnehmen bis Taoudeni. Da werdet ihr als Sklaven verkauft. Meine Regierung wird eine Protestnote schicken. Meine auch. Ihre Regierungen werden nie von ihrem Schicksal erfahren. Aus den Salzminen von Taoudeni ist noch keine je zurückgekehrt. Ein summarisches und, wie ich meine, gerechtes Urteil, Majestät, sofern Sie mich und meinen Freund Mr. Hedge davon ausnehmen. Warum sollte ich? Wer sind Sie? Der Mann, welcher Sie hierher geführt hat. Sie haben mir diesen Brief überbringen lassen. Majestät, wünschen Sie nähere Informationen über ein gewisses Schriftstück? So lassen Sie zwischen 7 und 8 Uhr den Himmel über Tanger beobachten. Ein Leuchtsignal wird Ihnen den Weg weisen, Ihr sehr ergebener Professor Van Dusen. Das sind Sie? Zu dienen, Majestät. Sie wissen von dem Schriftstück? Alles, Majestät. Ich habe es gelesen. Dann müssen Sie auch nach Taoudeni, Professor. Das glaube ich kaum, Majestät. Tut mir leid. Sehen Sie... Wenn mir oder Mr. Hedge etwas zustößt, wenn wir nicht binnen 2 Tage von uns hören lassen, dann wird der Wortlaut besagten Schriftstücks den Redaktionen aller führenden Zeitungen Europas zugestellt werden. Was das bedeutet, brauche ich Ihnen nicht zu erklären, Majestät. Sie blöffen, Professor. Jeder Brief, der Tanger verlässt, wird von meinen Leuten geöffnet. Wer spricht denn von Tanger, Majestät? Das Schriftstück, das wir meinen, befindet sich in Gibraltar. Jetzt weiß ich, dass Sie blöffen. Nichts und niemand ist aus Tanger herausgekommen. Nirgends auch nur das allerkleinste Loch. Nicht zu Wasser und nicht zu Land. Sie vergessen die Luft, Majestät. Sie haben also tatsächlich eine Flugmaschine gefunden, Professor? Das könnte man sagen, mein lieber Hedge. Das Schriftstück ist in der Tat im Fluge von Tanger nach Gibraltar befördert worden. Sie reden irre, Professor. Mitnichten, Majestät. Lassen Sie mich erklären. Das Schriftstück, welches sich ohne mein Zutun in meinem Besitz verirrte, wurde von mir am gestrigen Abend einer Vertrauensperson übergeben, einem ehemaligen Zauberkünstler und Taubenfreund. Rick Blaine. So ist es, mein lieber Hedge. Also, das kann nicht stimmen, Herr Professor. Einer meiner Leute hat Sie in Ricks Kaffee ständig beobachtet. Aber, Herr Doktor, für einen Magier wie Rick Blaine ist es eine Kleinigkeit, ein nicht eben großes Schriftstück unbemerkt entgegenzunehmen. Sie wissen doch, die Hand ist schneller als das Auge. Ich fahre fort. Mir war bekannt, dass Rick Blaine Brieftauben hält, wie auch sein ehemaliger Partner, Victor Laszlo, welcher in Gibraltar eine Teestube betreibt. Mir war ferner bekannt, dass Blaine und Laszlo durch ihre Brieftauben in ständiger Verbindung stehen. Ah, jetzt habe ich's, Professor. Sie haben das Schriftstück per Brieftaube nach Gibraltar geschickt. Sehr gut, mein lieber Hedge. Zusammengerollt im Rückenhalfter. In Begleitung eines kurzen Anschreibens an Laszlo mit Hinweisen, wie er im Falle eines Falles vorzugehen habe. Bis es soweit war, galt es allerdings noch ein Problem zu lösen. Bekanntlich fliegen Brieftauben nicht bei Dunkelheit. Bis zum Morgengrauen mussten die diversen Interessenten, welche das Schriftstück in die Hand zu bekommen suchten, beschäftigt und von Ricks Taubenschlag ferngehalten werden. Dieses für meinen Plan unabdingbare Ablenkungsmanöver haben dankenswerterweise Sie übernommen, mein lieber Hedge. Ein Ablenkungsmanöver? Und deshalb bin ich nachts durch Tanger gescheucht und zweimal auf den Kopf gehauen worden? Deshalb musste ich mich mit Skopolamin-Pisacken und beinahe ansingen lassen? Sie können stolz auf sich sein, mein lieber Hedge. Es war Ihnen vergönnt, in vorderster Front heldenhaft für Wahrheit und Recht zu streiten. Tja, wenn Sie es so sehen, Professor... Nun, Majestät, glauben Sie noch immer, dass ich blöffe? Fragen Sie Mr. Blaine. Und wenn Sie ganz sicher gehen wollen, telegrafieren Sie Mr. Laszlo. Altenglische Teestube, Gibraltar. Die Post dürfte inzwischen angekommen sein. 70 Kilometer für eine geübte Brieftaube, nicht mehr als eine Flugstunde. Werden Sie mir das Schriftstück zurückgeben, wenn ich Sie freilasse, Professor? Nein, Majestät. Mr. Blaine wird sich zweifellos wesentlich wohler fühlen, wenn es außerhalb Ihres Machtbereichs verbleibt. Ich verstehe. Und wenn Sie Marokko verlassen haben, Professor... Werden Sie es dann nicht selbst veröffentlichen? Nein, Majestät. Ich maße mir nicht an, mich in die Interna dynastischer marokkanischer Politik einzumischen. Gut. Ich glaube Ihnen, Professor. Gehen Sie mit Ihrem Freund in Frieden. Das war's. Schlumpf verlor den Kopf. Madame Esme, Dr. Gonsbach und Kapitän Crapaud wurden in die Wüste geschickt. Und das Testament des Sultans Mulai Hassan? Das ist vermutlich immer noch in Laszlos altenglischer Teestube. Fragen Sie mal danach, wenn Sie in Gibraltar sind. Wir, Van Dusen und ich, schifften uns schon am nächsten Tag nach Ägypten ein. Und während der Dampfer ablegte, fragte ich den Professor wieder mal nach den Ereignissen in der bewussten Nacht. Aber das wissen Sie doch, mein lieber Hedge. Ich schickte einen Boten vom Hotel zum Palast mit der Ihnen bekannten Botschaft für den Sultan. Sodann ich meine doch vorher. Was war vorher, Professor? Moment mal. Sehen Sie doch, Professor. Da unten in der dritten Klasse. Ist das nicht... Madame Esme. In der Tat, mein lieber Hedge. Anscheinend ist es ihr gelungen, zu entkommen. Sehen Sie mir mal ins Auge, Professor. Sie wissen noch mehr darüber. Gestehen Sie. Nun ja. Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, ja. Lieber Hedge... Ich habe ihr ein Taschenmesser zugesteckt und ein paar Duros. Professor, Professor, was haben Sie sich denn dabei bloß gedacht? Ich verbitte mir Ihre inquisitorische Fragerei, Hedge. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Dummheiten. Damit haben Sie genug zu tun. Da hat er auch wieder recht. Siehe Fremdenlegion. Und wenn ich an die Geschichte mit der falschen Prinzessin Ascaris denke, auf der Überfahrt nach Bombay, 2 Wochen später... Aber wissen möchte ich doch, was damals im Hotel Bristol passiert ist. Zwischen Professor Van Dusen und der schönen Madame Esme. Hedge! Sie hörten das Kriminalhörspiel Professor van Dusen in Marokko von Michael Kose. Mit Friedrich W. Bauschulte als Professor van Dusen und Klaus Herm als sein Chronist und Begleiter Hutchinson Hatch. In weiteren Rollen Brigitte Grotum, Klaus Miedl, Dieter Ransbach, Otto Czarski, Hermann Ebeling, Wolfgang Kondrus, Fritz Mellinger und Heinz Welzel. Ton und Schnitt Inge Görgner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute. Hier spricht Augustus van Dusen. Herr Professor, hier ist Stefan Koldehoff vom Deutschlandfunk. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Oh, vielen Dank. Auch Ihr Name ist in den letzten Jahren des Öfteren an mein Ohr gedrungen. Oh, das freut mich. Weshalb ich mich melde? Es gibt neue Fälle von Tatort Kunst. Ich habe da mal eine Frage. Kann ich kurz was dazu sagen? Ja, ich bitte darum. Also, mein Team und ich, wir decken auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht. Bitte, fahren Sie fort. Unter anderem ermitteln wir im Fall einer aufsehenerregenden Einbruchsserie. Es wird immer wieder chinesische Kunst aus europäischen Museen gestohlen. Etwas derartiges hatte ich erwartet. Lieber Professor, würden Sie reinhören und unsere Fälle weiterempfehlen? Es ist wirklich beste Kriminalunterhaltung. Nun, warum nicht? Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Das war ein erster Appetithappen. Mehr dann also bei Tatort Kunst. Gibt's überall da, wo Sie auch sonst Ihre Podcasts hören.